Erster, die Sünde von Juda steht festgeschrieben. Sie steht auf ihren Herzen und ihren Altären. Zweiter, ihre Kinder denken an die falschen Götter. Sie tun das bei grünen Bäumen und auf Hügeln. Dritter, ich gebe euren Reichtum an Feinde. Das passiert wegen eurer Sünden im ganzen Land. Vierter, ihr werdet euer Land verlieren. Ihr werdet euren Feinden in einem fremden Land dienen. Mein Zorn brennt wie Feuer. Fünfter, Gott sagt, ein Mann ist verflucht, wenn er nur Menschen vertraut. Sein Herz geht weg von Gott. Sechster, er ist wie ein kleiner Busch in der Wüste. Er sieht nichts Gutes. Er wohnt an einem trockenen Ort. Siebter, aber ein Mann ist gesegnet, wenn er Gott vertraut. Gott gibt ihm Sicherheit. Achter, er ist wie ein Baum am Wasser. Seine Wurzeln gehen zum Bach. Er hat keine Angst vor der Hitze. Neunter, das Herz des Menschen ist sehr böse. Niemand kann es ganz verstehen. Zehnter, ich bin Gott und ich prüfe das Herz. Ich gebe jedem Menschen, was er verdient. Elfter, ein reicher Mann ohne Recht ist wie ein Vogel auf fremden Eiern. Er verliert seinen Reichtum schnell. Zwölfter, unser Tempel ist ein hoher Thron. Er ist von Anfang an herrlich. Dreizehnter, Gott ist die Hoffnung für Israel. Wer Gott verlässt, bekommt Schande. Sie verlassen die Quelle für lebendiges Wasser. Vierzehnter, heile mich, Gott, dann bin ich gesund. Hilf mir, dann bin ich gerettet. Ich lobe dich. Fünfzehnter, die Leute fragen mich, wo ist das Wort von Gott? Es soll jetzt kommen. Sechzehnter, ich bin dein Diener geblieben. Ich wollte keinen Unglückstag. Du weißt, was ich gesagt habe. Siebzehnter, erschrecke mich nicht. Du bist mein Schutz in der Not. Achtzehnter, meine Feinde sollen Schande erleben, aber nicht ich. Bestrafe sie mit großem Unglück. Neunzehnter, Gott sagte zu mir, geh zum Tor des Volkes. Dort gehen die Könige ein und aus. Zwanzigster, sagt zu ihnen, hört das Wort von Gott. Das gilt für die Könige und alle Bewohner von Jerusalem. 21. Gott sagt, passt auf euer Leben auf. Tragt am Sabbat keine Lasten durch die Tore. 22. Tragt keine Lasten aus euren Häusern. Arbeitet nicht am Sabbat. Haltet diesen Tag heilig. 23. Aber sie hörten nicht zu. Sie waren dickköpfig und wollten nicht gehorchen. 24. Hört jetzt auf mich. Tragt am Sabbat keine Lasten in die Stadt. Arbeitet nicht an diesem Tag. 25. Dann werden Könige durch diese Tore kommen. Die Stadt wird für immer bewohnt sein. 26. Menschen kommen aus allen Gebieten nach Jerusalem. Sie bringen Opfer in das Haus von Gott. 27. Aber wenn ihr nicht hört, zünde ich ein Feuer an. Das Feuer verbrennt die Paläste von Jerusalem.